Zur Teilnahme an der 16. Sitzung des Koordinationsausschusses des Zusammenarbeits- und Entwicklungsprogramms für Betriebssicherheit und Flexibilität in der nordasiatischen Region der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation, kurz ICAA, trafen am 14. Juni in Pyongyang Michael Bridenburg, Sektionsleiter der Abteilung für Luftfahrt der ICAA, und seine Begleitung Xavier Biseder, Vertreter des Peking-Büros der Europäischen Luftfahrtsicherheitskommission, mit einer Maschine ein. Zuvor kamen Jin Yibin, Exekutivvorsitzender der 16. Sitzung des Koordinationsausschusses des Zusammenarbeits- und Entwicklungsprogramms für Betriebssicherheit und Flexibilität in der nordasiatischen Region der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation, eine Delegation des mongolischen Amtes für Zivilluftfahrt unter Leitung von Bachulun Dadankuhu, stellvertretendem Amtschef, und eine Delegation des chinesischen Amtes für Zivilluftfahrt unter Leitung von Xian Tianxia an.